Ja, ich danke euch für die Einladung hier nach Freiburg und lasst mich vielleicht anfangs noch einiges zum Referat zur Struktur sagen. Der Vortrag ist zweigeteilt. Ich möchte anfangs oder eingangs einen kurzen empirischen Überblick geben über die Entwicklung dieser Migrationskrise oder der global ansteigenden Migrationsbewegung. Im zweiten Teil soll es dann halt eben um die systemische Ebene gehen. Dann sollen halt eben die systemischen, die krisenbedingten Gründe für den Anstieg dieser Fluchtbewegung dargelegt werden. Und so, die Vorredner haben es schon gesagt, ich stütze mich maßgeblich auf die Wertkritik, also auf die Krisentheorie, die von Robert Kurz, dem Exit-Zusammenhang und der Gruppe Krisis ausgearbeitet wurde. Okay, kommen wir vielleicht zur ersten Grafik. Wie hier auf dem Sinn. Lauter? Ja. Lauter, okay. Ja, also diese Grafik hier stellt halt eben die globalen Vertreibungen dar. Die Anzahl der, in Millionen, die Anzahl der Menschen, die global vertrieben worden sind. Zwischen 1993 und 2013. Ja? So, und 2013 waren 51 Millionen Flüchtlinge. Wurden 51 Millionen Flüchtlinge gezählt. Ja. Das war der Bildschirmschoner. Und 2013 gab es halt eben 51 Millionen Flüchtlinge. Das war ein Anstieg von 6 Millionen gegenüber 2012. Diese Zahl, 51 Millionen, das ist die höchste Zahl an Flüchtlingen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist praktisch ein Nachkriegsrekord. Für 2014 sind die Zahlen noch nicht draußen. Ja, das ist von dem UNHCR, die Zahlen. Aber es wird davon ausgegangen und Prognosen, dass das noch weit höher angestiegen sein wird im letzten Jahr. So, die Balken sind zweigeteilt. Wir haben einen grünen und einen blauen. Der grüne, das sind die Binnenflüchtlinge. Der blaue, das sind die Flüchtlinge, die außerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes geflohen sind. Zwei Drittel ungefähr der Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge. Das sind Menschen, die innerhalb der Grenzen ihres Landes oder des ehemaligen Landes, muss man ja oft sagen, halt eben vor Bürgerkriegen, vor Hunger, vor Verwüstung geflohen sind. So, Binnenflüchtlinge gab es 2013 33 Millionen. Grenzüberschreitende Flucht, das waren 17 Millionen Flüchtlinge. Es gibt eine Schätzung inzwischen von Amnesty International für 2014 und da geht man halt eben von 57 Millionen Flüchtlingen im letzten Jahr aus. Also nochmal eine Steigerung um 6 Millionen. Ich bringe nochmal ein Zitat von Amnesty International für 2014 für die Einschätzung der Lage. Zitat Anfang. Wir beobachten einen erschreckenden Trend. Nicht staatliche bewaffnete Gruppen gehen zunehmend brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. Nicht staatliche bewaffnete Gruppen, das sind halt die Milizen, Bürgerkriegsverbände, das sind Rackets, Banden, die halt eben aktiv werden in all diesen Territorien, die inzwischen ja poststaatlich sind in der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems. Also in den Failed States, wie es ja heutzutage neumodisch heißt, den gescheiterten Staaten. Rund die Hälfte dieser Flüchtlinge, dieser 57 Millionen für 2014, waren Kinder und Jugendliche. So, es ist noch wichtig, interessant, vielleicht Anfang der 90er Jahre, was wir hier sehen. Es gab damals schon einen sehr starken Anstieg der Fluchtbewegung. Und das hängt zusammen mit dem Zusammenbruch des Sowjetunion und des Ostblocks. Das waren die Fluchtbewegungen, die damals ausgelöst worden sind, im Zuge dieser ganzen Bürgerkriege, die nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus einsetzten, in Eurasien hauptsächlich. Vielleicht so viel zu dieser ersten Grafik. Das ist vielleicht ein erster Überblick über das, was vonstatten geht oder vonstatten ging in den letzten zwei Dekaden. Diese Grafik soll illustrieren, wie mörderisch das europäische Grenzregime ist, auch im globalen Maßstab. Sie zeigt die Toten, die an den Grenzen offiziell gezählt worden sind, zwischen Januar und September 2014. Zwischen Januar und September die Grenztoten, die Menschen, die beim Versuch, über die Grenze zu gelangen, gestorben sind. Und Europa hält hier einsamen, finsteren Rekord von 3.072 Toten. Wie gesagt, offiziell die Dunkelziffer, das wissen wir alle, liegt selbstverständlich viel, viel höher. Im Vergleich zu den USA ist es nahezu mehr als das Zehnfache. In den USA wurden 230 Tote an der Grenze gezählt. In den USA versuchen ja aus Lateinamerika und aus Zentralamerika Menschen über die Grenze in die südwestlichen Vereinigten Staaten zu kommen. Wie gesagt, mehr als das Zehnfache an Grenztoten. Also die europäische Grenze ist die mit weitem Abstand global gesehen tödlichste Grenze. Wie gesagt, 2014 gab es insgesamt mehr als 3.300 tote Flüchtlinge im Mittelmeer. Und sie sind hauptsächlich beim Fluchtversuch übers Mittelmeer gestorben. So. Es gibt noch Schätzungen für die Gesamtzahl der Toten im Mittelmeer. Das hat die International Organization for Migration diese Schätzungen angestellt. Und die lauten, dass es zwischen dem Jahr 2000 und 2014 22.000 Menschen gestorben sein sollen beim Fluchtversuch nach Europa. Also 22.000 Menschen im 21. Jahrhundert, die beim Fluchtversuch nach Europa gestorben sind. Größtenteils natürlich übers Mittelmeer ertrunken. So. Das Mittelmeer ist also wirklich tatsächlich, das ist keine Übertragung, das ist keine Polemik, das ist ein Massengrab. Das ist ein Massengrab für Flüchtlinge, die versuchen, nach Europa zu fliehen. Hier habe ich noch eine Grafik der Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur. Und die versuchten hier die wichtigsten Fluchtrouten darzustellen nach Europa. Ja. Also es gibt zwei wichtige Fluchtrouten. Die mit Abstand wichtigste ist halt eben die übers Mittelmeer. Da sind 40.000 wurden hier gezählt im Februar 2014. Das ist eine Jahreszahl. 40.000 Flüchtlinge. Also ein Anstieg von um 288%. Also ein gewaltiger Anstieg der Fluchtbewegung übers Mittelmeer von 2014 statt. Eine zweite wichtige Route, die aber an Wichtigkeit verloren hat, ist natürlich die über Türkei und den Balkan, über die Balkanstaaten. Da war es rund die Hälfte, 24.000 Flüchtlinge versuchten 2014 über diese Ostroute zu gelangen. Das sind die zwei wichtigsten Routen in die Europäische Union. Übers Mittelmeer oder halt eben die Ostroute über den Balkan. Über Spanien schaffen es kaum noch Flüchtlinge nach Europa zu gelangen. Das wurde massiv aufgerüstet und es ist sehr, sehr schwer für die Menschen nach rüber zu kommen. Die überwiegende Mehrzahl der Flüchtlinge, die es über Spanien versuchen, über Gibraltar oder über diese Exklaven, die wird halt eben abgefangen. Es gibt die spanischen Exklaven in Marokko. So. Es ist noch wichtig jetzt, vielleicht wisst ihr das, dass Italien ein wichtiges Programm aufgelegt hat, Mare Nostrum, nachdem die ersten, man muss schon sagen, Massenmorde von Flüchtlingen stattfanden auf dem Mittelmeer, als Hunderte von Flüchtlingen ertrunken sind, wurden 2013 halt dieses Programm Mare Nostrum aufgelegt, das sehr weitgehend halt eben Flüchtlinge aufgefischt hat. Und dort im Rahmen dieses Programms sind an die 100.000 Flüchtlinge gerettet worden von der italienischen Marine. Seit November 2014 läuft ja Triton, das ist ein Frontex-Programm, und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Tragödien sich gehäuft haben auf dem Mittelmeer, dass immer mehr Menschen dort ertrunken sind, weil Mare Nostrum halt eben wirklich sehr weit patrouilliert hat, 160 Kilometer vor den Küsten der EU. Also nahezu das gesamte Mittelmeer wurde abgescannt und dann wurden die Schiffe halt eben dann abgefangen. Inzwischen sind es nur noch 30 Meilen gewesen, bis vor kurzem, im Rahmen von Triton. Und die Finanzierung ist um zwei Drittel gekürzt worden. Also das, was wir erlebt haben in letzter Zeit an Massensterben im Mittelmeer, das liegt zum großen Teil daran, dass Mare Nostrum eingestellt worden ist und dass Frontex halt eben dieses Programm massiv zurückgefahren hat und vor allem die Patrouillen eingeschränkt hat. Wie gesagt, im Rahmen von Mare Nostrum wurde bis 160 Kilometer vor der Küste nach Flüchtlingen gesucht. Jetzt nur noch 30. Und deswegen ist es im höchsten Maße heuchlerisch, wenn jetzt in Europa Krokodilstränen um die Flüchtlinge dort vergossen werden, weil es wirklich eigentlich ein Mord durch Unterlassung war. Durch Unterlassung dadurch, dass man halt eben dieses Programm massiv zurückgefahren hat. Wie gesagt, ein Drittel der Finanzmittel stand denen nur noch zur Verfügung. Jetzt nach dem letzten Tragödien wurde es ja wieder aufgestockt, aber so viel dazu erstmal. Hier nochmal die Frontex-Zahlen, das ist wiederum eine Grafik der Europäischen Grenzschutzagentur, der Frontex. Und sie zeigt uns die Festnahmen sogenannter Illegale, also Menschen, die versuchen, in die Europäische Union zu gelangen. Und das sind Zahlen für Gesamteuropa. Und hier sehen wir, dass es einen qualitativen Sprung gegeben hat, sich was fundamental geändert. Die Menschen fliehen massiv in die EU. Blau ist Flucht über See und grün ist Flucht über Land innerhalb dieser Balken. Wir sehen, dass die meisten Menschen tatsächlich übers Mittelmeer versuchen zu fliehen. Es gibt tatsächlich einen massiven Anstieg der Fluchtbewegung. Ich habe letztens mit einem anderen Journalisten, der darüber viel schreibt, gesprochen und meinte, dass das wirklich ein qualitativer Umschlag ist, dass irgendwas sich verändert hat, massiv, und dass die Menschen wirklich, dass das eine eigene Dynamik entwickelt hat und die Menschen dann versuchen, in weitaus größeren Ausmaß rüberzukommen, dass das etwas ist, was höchstwahrscheinlich nicht mehr eingedämmt werden kann durch dieses ganze Grenzregime, dass die Leute sich kaum noch aufhalten lassen und immer größere Risiken eingehen. So, ich werde später noch darauf zurückkommen, wieso das eigentlich so ist, wieso die Menschen dieses wirklich sehr hohe Risiko, diese mörderische Überfahrt dann auch wagen. So, vielleicht noch aber ganz kurz ein paar Zahlen, um zu begreifen, wie sich das verändert hat, die wiederum illegale Grenzübertreter, die Zahlen. 2014 waren es rund 300.000 illegale Grenzübertreter, in Anführungsstrichen, davon 218.000 übers Mittelmeer, also mehr als zwei Drittel der Menschen versuchten es übers Mittelmeer. 2013 war es nur ein Drittel, nur 100.000. Also von 100.000 auf 300.000 ist binnen eines Jahres angestiegen, die Migrationsbewegung. 2012 72.000. Also es ist wirklich ein sehr starker Anstieg innerhalb eines Jahres. Den bisherigen Höhepunkt langfristig gesehen gab es im Jahr 2011. Und das hing natürlich mit dem arabischen Frühling zusammen. Im Rahmen des arabischen Frühlings gab es ja diese ganzen Aufstände, auch in den Mittelmeeranrainerstaaten. Und dann sind das Grenzregime der dortigen Staaten zusammengebrochen. Die Staaten sind ja teilweise dort zusammengebrochen, wie etwa Libyen. Libyen gilt ja als der wichtigste Ursprungsland dieser Migrationsbewegung. Ne? Und 2011 war es halt eben auch so eine Phase, wo halt im Rahmen des arabischen Frühlings die Migrationsströme zugenommen haben, stark. So, die EU konnte teilweise nicht mehr auf die Durchsetzung ihrer Verträge. Es gibt also Grenzsicherungsverträge der EU mit den ganzen Mittelmeeranrainerstaaten und die konnten dann nicht mehr realisiert werden. Dass diese Drecksarbeit der EU bei der Flüchtlingsarbeit wurde ja teilweise von den lokalen Behörden dort, der arabischen Regime dort geleistet. Das konnte nicht mehr durchgesetzt werden und kann inzwischen auch im Fall Libyens überhaupt nicht mehr durchgesetzt werden. So. Okay, dann wollen wir uns nochmal anschauen, woher diese Flüchtlingsströme denn herkommen. Was sind die Ursprungsländer dieser Fluchtbewegung, dieser globalen Fluchtbewegung, diese wirklich sehr stark ansteigende, ne? Diese Eigendynamik, die sich da entwickelt. So. Die Ursprungsländer dieser Fluchtströme sind vor allem die gescheiterten Staaten. Okay, also es sind vor allem die gescheiterten Staaten in der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems. Das ist wiederum eine Grafik der UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Und wir sehen, dass zu den größten Ursprungsländern zählt Afghanistan, die Syrische Arabische Republik, also Syrien, Somalia, Sudan und die Demokratische Republik Kongo. Diese fünf Länder können alle getrost als gescheiterte Staaten bezeichnet werden. Als Staaten, in denen es kaum noch eine kohärente Staatsmacht gibt, in denen kaum noch eine Ökonomie, eine Volkswirtschaft besteht, die halt eben diesen Namen auch verdienen würde. Also in denen es kaum noch ein geschlossenes, nationales Wirtschaftssystem gibt. Ja? Sind Failed States, wie man so schön oder so übel sagt. Hier noch eine kurze Zahl. 53% aller außerhalb ihrer Ursprungsländer gestrandeten Flüchtlinge kommen aus Afghanistan, Syrien und Somalia. Also die drei klassischen Failed States sind für mehr als die Hälfte der globalen Flüchtlinge außerhalb ihrer Länder verantwortlich. Ja. Binnen eines Jahres sind die Flüchtlingsströme aus dem Mittleren Osten und Nordafrika laut UNHCR um 64% angeschwollen. Also dafür ist natürlich, sind die Bürgerkriege in dieser Region verantwortlich. Das ist ja, inzwischen kann man da von so einer transnationalen Bürgerkriegsregion sprechen, die ja Syrien, Teile des Libanons inzwischen und auch des Iraks vor allem erfasst. Ne? Wir wissen ja, der islamische Staat konnte ja in dieser transnationalen Bürgerkriegsregion besonders stark expandieren. So. Im Hinblick auf die absoluten Zahlen stellen somit Zentral- und Ostafrika und der Nah- und Mittlere Osten mit jeweils rund 2,6 Millionen Vertriebenen die mit Abstand größten Ursprungsgebiete des global anschwellenden Flüchtlingsströme. Wie gesagt, Zentral- und Ostafrika, auch klassische Regionen mit Failed States und Nah- und Mittlere Osten. Dort, wo in den letzten Jahren Failed States entstanden sind und Staaten zerbröselt sind. Das sind die zwei wichtigsten globalen Ursprungsregionen. Okay? Zentral- und Ostafrika und Nah- und Mittlere Osten. So, zum Vergleich, in Süd- und Nordamerika blieb die Anzahl der Flüchtlinge im vergangenen Jahr stabil. Da sind es nur 806.000 Menschen sind in Zentral- und Südafrika. Südamerika auf der Flucht, Entschuldigung. So. Wir wissen, die Rechtspopulisten hier erzählen uns, dass wir nicht das Sozialamt der Welt sind und dass wir nicht die Last der Welt tragen können. Das ist natürlich alles eine Lüge, denn die Last dieser Flüchtlingsströme, die aus der Peripherie kommen, die wird auch von Ländern der Peripherie getragen. Die wichtigste Belastung oder die schwersten Folgen dieser Flüchtlingsströme tragen halt eben Länder der Peripherie und der sogenannte Entwicklungsländer, wenn man will. Das ist hier wiederum eine UNHCR-Grafik, die wichtigsten Staaten, die Flüchtlinge aufgenommen haben, Ende 2013. Und da sehen wir Länder wie Pakistan, die Islamische Republik, das Iran, Libanon, Jordanien, Türkei, Kenia, Tschad, Äthiopien. Das sind alles sogenannte Entwicklungsländer, die halt eben die mit Abstand größten und Flüchtlingslager aufbauen müssen und die wichtigsten Host Countries, also die wichtigsten Aufnahmeländer von Flüchtlingen sind. So, die im arabischen Raum entschütterten staatlichen Zerfallsprozesse spiegeln sich in den vorläufigen Zielländern dieser Flüchtlingsströme. Also wie gesagt, Pakistan, Jordanien auch. Jordanien hat 641.000 Flüchtlinge aufgenommen, die Türkei 600.000. Besonders schwer ist die Lage im Libanon, wo immer wieder Übergriffe inzwischen von Einheimischen auf syrische Flüchtlinge gezählt werden. Dort ist inzwischen jeder fünfte Einwohner ein Flüchtling aus Syrien. Jeder fünfte Einwohner. Die haben praktisch 20% Flüchtlinge binnen ganz kurzer Zeit aufnehmen müssen, binnen ein, zwei Jahren. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stehen laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinigten Nationen Länder wie Pakistan, Äthiopien, Kenia, Tschad, Uganda oder Südsudan mit enormen Herausforderungen konfrontiert, die in keiner Relation zu den minimalen Almosen stehen, die den wenigen Flüchtlingen, die es nach Europa schaffen, zugestanden werden. Nochmal eine Zahl, die vielleicht sich lohnt zu merken. Rund 86% aller Flüchtlinge fanden 2013 Zuflucht in Entwicklungsländern. Dies sei der höchste Wert seit 22 Jahren. Es findet also eine gegenläufige Entwicklung statt, die eigentlich dieser ganze rechte Propaganda Lügen strafft. Es ist eher so, dass immer mehr Flüchtlinge in den Entwicklungsländern aufgenommen werden, in Relation zu denen, die es in die entwickelten Länder, also in die Zentren des kapitalistischen Weltsystems schaffen. Zudem gilt das hier, also wir sehen an dieser Liste das ja auch, zu bedenken, dass etliche der Länder, die bisher die Hauptlast der global anschwellenden Flüchtlingsströme getragen haben, wie etwa Pakistan oder Libanon, selber von staatlichen Erosionsprozessen zunehmend betroffen sind und in denen auch bürgerkriegsähnliche Unruhen toben. Also es ist ja zum Beispiel Pakistan, das ist ein klassisches Land, das an der Kippe steht, zum Failed State. Ne? Das bedeutet, dass diese Situation hier absolut instabil ist. Das wird sich noch weiter verschärfen, sobald diese staatlichen Zerfallsprozesse weiter voranschreiten und die Menschen vielleicht auch aus dem Pakistan oder aus dem Libanon und weiter oder aus Jordanien fliehen müssen, falls dort wiederum irgendwelche islamistischen Aufstände losbrechen sollten. Ne? Also diese Situation selber ist sehr instabil und es ist sehr wahrscheinlich, dass noch ein weiterer Dynamisierungsprozess dieser Fluchtströme einsetzen wird. So. Hier nochmal eine Grafik zu diesem furchtbaren Gemetzel und diesem Drama, das sich in Syrien eigentlich abspielt. Ja? Diese Grafik zeigt uns die Fluchtbewegungen aus Syrien an, nach diesen vielen Jahren des Bürgerkriegs, was hier passiert ist. Also wie gesagt, im Libanon sind inzwischen 1,175 Millionen Menschen aus Syrien geflohen. Wie gesagt, jeder fünfte Einwohner Libanons ist inzwischen ein Flüchtling. So. 2,3 Millionen Syrer sind in die Nachbarländer geflohen, also in die Türkei, in den Libanon vor allen Dingen, Irak, selbst in den Irak, Jordanien und Ägypten. So, und es gibt 6,5 Millionen interner Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge. Das ist 2014, das sind Zahlen für 2014 und gegenüber 2013 gibt es nochmal eine Zunahme dieser Fluchtbewegung um 50% der internen Fluchtbewegung. Inzwischen ist nahezu die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht. 10,8 Millionen von Syriens 22 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, entweder als Binnenflüchtlinge oder als Flüchtlinge, die in die Nachbarländer fliehen mussten. Das ist wirklich eine dramatischsten Situation, die es im Moment gibt in Bezug auf die Flüchtlingsströme. So. Okay. So, wir haben schon gemerkt, das sind ja meistens diese gescheiterten Staaten oder diese in Auflösung befindeten Staaten, Bürgerkriegsstaaten. Die bilden die Ursprungsländer dieser Fluchtbewegung. Das hier ist der Fragile State Index, also der Index der fragilen oder von Staatszerfall betroffenen Staaten. So, er wird von einer US-NGO herausgegeben, die jetzt ziemlich nah an dem an der US, das ist eine Vorfeldorganisation der US-Außenpolitik, von daher sind die Daten durchaus, glaube ich, ernst zu nehmen. Und wir sehen hier halt eben diese großen, die roten, ganz roten Bereiche, das sind halt eben die Staaten, die schon zerfallen sind. Orange, und je heller die Grafik wird, desto besser sieht es aus. Je dunkler, desto schlimmer, mal so einen Überblick zu kriegen. Diese Grafik ist schon etwas veraltet, also Libyen müsste eigentlich schon dazu gezählt werden. Hier sehen wir Afghanistan und natürlich Syrien und Irak als Failed State, wie auch den Jemen. Der Jemen ist ja auch inzwischen akut vom Zerfall betroffen. Es herrscht ein Bürgerkrieg. So, vielleicht nur, wie gesagt, dazu, so als kurze optische Orientierung, wie dieser Prozess denn jetzt abläuft, genau. Ne? So, eigentlich müsste auch die Ukraine dazu gezählt werden. Also dieser Prozess der Entstaatlichung greift ja auch immer stärker auch an die Zentren heran. In der Ukraine haben wir auch so diese typischen Merkmale, einen Bürgerkrieg, Low Intensity, Civil War mit der Ausbildung von Rackets, von Banden im Osten des Landes. Im Westen haben wir diese Nazi-Verbände, die sich aufgestellt haben, die nicht mehr unter staatlicher Kontrolle sind. Dem Staat entgleitet die Ukraine ebenfalls langsam die Kontrolle über diesen Konflikt in so eine Eigendynamik entwickelt, ja? Wo verschiedene Gruppierungen dann plötzlich anfangen, auch ohne staatliche Kontrolle dann gegeneinander zu kämpfen, zu plündern und wo sich daraus ja praktisch eine Art Business entwickelt, ne, aus den Bürgerkriegen, eine Art Plünderungsökonomie. So. Also da, die Ursache hiervon oder ein Phänomen davon sind ja diese nichtstaatlichen Gruppen, von denen Amnesty International gesprochen hat, die inzwischen als die wichtigsten Akteure bei diesen Bürgerkriegen gelten. Also die Repression durch den Staat weicht dieser nichtstaatlichen Repression durch Rackets, durch Milizen, durch Banden, durch Bürgerkriegsparteien. Ja? So, jetzt möchte ich mal so langsam zum zweiten Teil meines Vortrags kommen. Wir haben jetzt einen Überblick gekriegt über die globalen Fluchtbewegungen. So, jetzt möchte ich mal auf die systemische und die theoretische Ebene kommen und was mit der Wertkritik anfangen und dieser Frage nachgehen. Was passiert hier eigentlich? Ne? Wieso gibt es diese Dynamik, dass Staaten zerfallen, dass diese Fluchtströme so massiv ansteigen, ne? Sprunghaft? Was passiert hier? So. Also kommen wir nun zu dieser objektiven Ebene, zur kurzen Darstellung des systemimmanenten Widersprüche, die dieses globale Flüchtlingselend verursachen. Und die innere Schranke des Kapitals konstituieren. Also das ist ein zentrales Theorem der Wertkritik. Ne? Sie sieht den Kapitalismus nicht als einen statischen Zustand, also die Wiederkehr des Immergleichen, sondern als einen historischen Prozess, als eine konkrete historische Formation, die eine Entwicklungsdynamik durchläuft, eine Expansionsdynamik. Und diese Expansionsdynamik wird durch die inneren Widersprüche des Kapitalaufweis angetrieben. Und dies werde ich Ihnen versuchen jetzt zu erläutern, wie es halt ein historischer Prozess ist und wieso wir uns jetzt eigentlich im Spätkapitalismus befinden. Wieso dieses kapitalistische System an seinen eigenen Widersprüchen zusehends kollabiert. Wirklich einen langfristigen Prozess, wo es der phasenweise abläuft, der über Jahrzehnte abläuft und wo die Menschen ab und zu auch der Illusion verhaften können, dass alles okay ist, weil da erstmal nichts passiert. Ne? Es läuft dann halt schubweise ab, so dieser Krisenprozess. So. Wieder ein Prozess, der durch innere Widersprüche des Kapitalverhältnisses, die ich dann zu erläutern versuchen werde, angetrieben wird. Also es ist wichtig, also das würde ich euch bitten, mal so diese historische Perspektive zu verinnerlichen. Kapitalismus ist kein Naturgesetz, ist nichts Natürliches, es ist eine menschengemachte, wenn auch unbewusst produzierte gesellschaftliche Formation, die langsam an ihre Entwicklungsgrenzen stößt. Also in unserem Fall gilt es, die Frage zu beantworten, wieso scheitern jetzt nun diese Staaten? Wieso formieren sich überall diese Rackets, diese nichtstaatlichen Akteure, die dann halt im Zuge dieser Bürgerkriege mit dem Resten Überbleibseln des Staates dann diese massiven Fluchtbewegungen verursachen? Ne? Die Wertkritik spricht halt von einem Weltbürgerkrieg. Von einem Bürgerkrieg, der zusehends halt eben alle möglichen Weltregionen erfasst. So, wir müssen also hier eine historische Perspektive eingehen, ich habe es ja erläutert. Die gegenwärtigen Verwerfungen in der Peripherie, in den Entwicklungsländern, stellen nur die jüngste Etappe eines langfristigen historischen Prozesses dar. Und die Wertkritik spricht hier vom Scheitern der nachholenden Modernisierung im Trikot in den Entwicklungsländern. Der Staat bildete im globalen Süden nach der Dekolonialisierung die organisatorische Form, in der die Modernisierung dieser Regionen geleistet werden sollte. In einem gewaltigen Kraftakt sollten die meisten Regimes der Entwicklungsländer den ökonomischen Rückstand zu den Zentren aufholen. Ja? Wir sprechen hier jetzt gerade von den 60er, von den 70er Jahren, kurz nach der Dekolonialisierung. Sie versuchten, vermittels kreditfinanzierter Investitionsprogramme eine warenproduzierende Industrie, ja eine nationale Volkswirtschaft überhaupt erst aufzubauen, kurz nach der Dekolonialisierung. Diese Nationalwirtschaft war ja zumindest in den gerade unabhängig gewordenen Ländern nur in Ansätzen gegeben, als Überbleibsel der kolonialen Plünderungswirtschaft. Das war eine globale Bewegung nach der Dekolonialisierung. Die meisten Regimes haben das halt eben versucht. Es gab so eine Aufbruchsstimmung auch damals, dass man halt eben jetzt versuchen wird, den Abstand zum Westen einzuholen und vermittels Investitionen in Industrie halt eben und kreditfinanziert hat, das dann einzuholen, den Westen. Und praktisch so Kopien dessen aufzubauen, was an kapitalistischer Volkswirtschaft im Zentrum bestand. Diese Strategie der importierten Modernisierung, also importiert vermittels halt den Krediten und meistens wurden auch ganze Industrieanlagen aus dem Westen aufgekauft oder auch teilweise aus der Sowjetunion. Diese Strategie der importierten Modernisierung im Trikont misslang auf breiter Front spätestens in der zweiten Hälfte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Den Entwicklungsdiktaturen der Dritten Welt gelang es nicht mehr, die Kapitalmassen zum Aufbau einer spätfordistischen Industrie zu akkumulieren. Dies hätte es ihnen überhaupt erst ermöglicht, auf dem Weltmarkt zu bestehen. Wie gesagt, der Kapitalismus als historische Tendenz weist ja sowas auf, ne? So eine Tendenz auch als historische Entwicklung weist so eine Tendenz zur Erhöhung der Kapitalintensität der Produktion auf. Wir haben ja konkurrenzvermittelten technischen Fortschritt in der Produktion und je weiter der gediehen ist, desto größer sind die Kapitalmassen, die notwendig sind, um Warenproduktion international konkurrenzfähig zu erhalten. Also du kannst ja Autos nicht mehr heute produzieren mit dem wenigen Kapitalaufwand wie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wird immer kapitalintensiver. Das ist konkurrenzvermittelte Tendenz zur Steigerung der Produktivität. Und damit geht auch die Kapitalintensität einher. Und bei diesem Wettlauf, ne, scheitern immer die schwächsten Glieder zuerst. Und das waren in den 70er Jahren halt eben die Staaten des Trikots, die das nicht mehr geschafft haben. Sie haben es nicht mehr geschafft, auf globaler Ebene eine konkurrenzfähige Industrie aufzubauen. So, ab den 80er Jahren wurde dieses dargestellte Scheitern in den Schuldenkrisen der entsprechenden Staaten im globalen Süden offensichtlich. In dessen Gefolge setzten sozioökonomische Zusammenbrüche in vielen Regionen ein. Hierdurch wurden auch die Prozesse initiiert, die gemeinhin unter dem Begriff Staatszerfall belegt werden. Failed State. Failed State als Begriff kommt erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts richtig auf. Erst dann wird er popularisiert. Erst dann führen diese ökonomischen Zusammenbrüche auch dazu, dass der Staat zusammenbricht und dass dieses Phänomen des Failed States entsteht. So, und es fragt sich natürlich, wieso brechen dann die Staaten dann weg, wenn die Ökonomie wegbricht. Ne? So. Ohne nennenswerte Kapitalakkumulation geht letztendlich der Staat zugrunde. Dieser stellt nämlich keinen Gegensatz zum Markt dar, er fungiert vielmehr als ein notwendiges Korrektiv des Marktes. Er ist ein historisches Produkt des Kapitalismus. Eine nationale Staatsmaschinerie kann nur dann funktionsfähig bleiben, wenn eine einigermaßen funktionsfähige Nationalökonomie existiert. Es ist ja klar, die Wirtschaft, wenn es Kapitalverwertungsprozesse in der Wirtschaft gibt, dann kann auch der Staat vermittels Steuergeldern finanziert werden. Ne? So. Sobald dieses wirtschaftliche Fundament des Staates, also die Volkswirtschaft, die Verwertungsprozesse in der kapitalistischen Ökonomie wegbricht, geht auch der Staatsapparat in Desintegration über. Sorry. Er verwildert, er wird selber zu Beute von Banden oder Rackets, die ihn zur Erringung ihrer partikularen Interessen gebrauchen, bei Exklusion konkurrierender Gruppen. Was der Staat im Kapitalismus ist, das ist ja klar. Ne? Das ist für gewöhnlich fungiert der Staat als ideeller Gesamtkapitalist. Das ist die staatliche Instanz, die das Funktionieren, ne, das ökonomische Funktionieren des Gesamtsystems durch Regeln, durch Gesetze zu gewährleisten hat. Ne? Und dieses funktioniert dann nicht mehr, wenn das ökonomische Fundament nicht mehr gegeben hat. Dann kommen irgendwelche Banden, Rackets an die Macht, die halt in ihre partikularen Interessen durchsetzen und das System zusätzlich destabilisieren. Ja, und geradezu paradigmatisch wird es an den Verhältnissen im vorrevolutionären Libyen oder Syrien deutlich, also vor dem arabischen Frühling. Dort haben ja einzelne Machtklicken oder religiös-ethnische Gruppierungen die Schaltstellen der Macht besetzt, um so ihre Klientel zu bedienen. Die Aleviten waren es in Syrien und Gaddafis Clan was hauptsächlich in Libyen. Die Peripheriestaaten stellen somit nur noch verwilderte Attrappen gescheiterter staatskapitalistischer Modernisierungsbemühungen dar. Beim geringsten Anstoß setzen sie die in innen wohnenden anomischen Zentrifugalkräfte frei. Die Rackets, die nun offen auf Plünderungszug gehen, haben sich zuvor des Staatsapparats bemächtigt. Wie gesagt, die Staatsattrappen fungieren nicht mehr als ideelle Gesamtkapitalisten, sondern als Machtinstrument zur Durchsetzung von Partikularinteressen. Und deswegen kollabieren auch diese Staatsattrappen so mühelos angesichts der westlichen Interventionen in den vergangenen Dekaden. Und gerade deswegen schaffen es die Interventionsmächte nicht mehr, diese Gebiete zu kontrollieren und einen effektiven Regime-Change zu durchführen. Das sieht man ja an Libyen oder auch im Irak. Der Westen interveniert dort militärisch, besiegt sehr schnell das Regime, aber er ist nicht mehr in der Lage, dieses Gebiet zu stabilisieren. Der westliche Imperialismus gewinnt den Krieg, aber er verliert den Frieden, könnte man sagen. Also die letzten größeren militärischen Interventionen des westlichen Krisenimperialismus von Afghanistan über Irak bis Libyen haben sich allesamt als kolossale militärische und auch politische, geopolitische Fehlschläge erwiesen für den Westen. Kolossal kostspielig auch. Das sehen wir auch an der Lage jetzt in Libyen. Dort will niemand mehr intervenieren. Also die USA und die EU, die schieben sich da gegenseitig den schwarzen Peter zu. Und obwohl es für den westlichen Krisenimperialismus Sinn machen würde, zu intervenieren, die machen das nicht mehr, weil es ihnen einfach zu kostspielig ist und weil sie kaum noch eine Chance auf die Stabilisierung dieser Region sehen. Dieser Krisenimperialismus, also en passant, selbst bemerkt, also was der Westen an imperialistischer Politik jetzt betreibt gegenüber dem Trikont, es beruht ja nicht mehr auf Expansion, ne? Man will ja nicht mehr diese Gebiete erobern, es geht eher um die Abschottung, ne? Um die Abschottung und nur noch um die Extraktion der Ressourcen, die noch eventuell gegeben sind. Ansonsten ist es tatsächlich, es geht nicht mehr um die Ausbeutung der Leute in der dritten Welt, der Menschen, sondern um deren Abschottung und man will nur noch die Ressourcen rausholen dort. So, diese aktuellen staatlichen Erosionsprozesse im arabischen Raum bilden somit nur den jüngsten Schub einer fundamentalen Krise des gesamten kapitalistischen Weltsystems, die sich in einem dekadenlangen Prozess von der Peripherie in die Zentren frisst. Wie gesagt, die schwächsten Glieder brechen zuerst. Und dieser Krisenprozess frisst sich in Jahrzehnten von der Peripherie in die Zentren. Und da wir halt eben durch die Kulturindustrie geeicht sind und kaum noch ein Geschichtsbewusstsein haben, nehmen wir diese einzelnen Phasen immer als etwas Unabänderliches wahr. Also Afrika, daran haben wir uns ja schon gewöhnt, ist ja eh schon immer zu fallen gewesen. Das ist nicht wahr, es ist halt eben das Produkt einer gescheiterten kapitalistischen Modernisierung. Und dasselbe gilt ja auch für den arabischen Raum, der jetzt gerade von diesen Krisenprozessen erfasst wurde. Wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der nachholenden Modernisierung in der Dritten Welt scheiterten ja auch die stadtsozialistischen Länder. Und sie scheiterten ja letztendlich an der Durchsetzung der mikroelektronischen Revolution in den 80er Jahren und 90er Jahren, also einer dritten industriellen Revolution, zu deren Vollführung ja noch weitaus größere Kapitalmassen notwendig waren. Das ist das, was der real existierende Sozialismus oder manche nennen es den Staatskapitalismus osteuropäischer Prägung, nicht mehr vollbracht hat. Sie haben es nicht mehr geschafft, halt eben dieses Computerzeitalter in fünf Strichen durchzusetzen im Ostblock. Und daran sind sie ja eigentlich ökonomisch gescheitert und deswegen folgt auch die politische Implosion danach. So. Der jüngste Schub dieser fundamentalen Krise des kapitalistischen Weltsystems erfasste den arabischen Raum und weite Teile Südeuropas, wo inzwischen eine ähnlich hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht wie in Tunesien, Syrien oder Ägypten. Im Endeffekt ist es so, dass die Wohlstandsinseln der ersten Welt langsam abschmelzen, während ein frühkapitalistisch anmutender Pauperismus sich immer weiter ausbreitet. Das ist als globale Tendenz auszumachen. Wie gesagt, Ukraine sei als jüngstes Beispiel genannt, dass die Anschläge praktisch näher kommen und dass auch dort sich dieser Weltbürgerkrieg dann halt eben breit macht, der aus der Systemkrise resultiert. Das werde ich dann später etwas genauer erläutern. Die Ursachen dieser Systemkrise, von der ich gerade sprach, die eine buchstäblich ökonomisch überflüssige Menschheit produziert, haben viele Flüchtlinge weitaus besser begriffen als große Teile etwa der deutschen Linken. Ich zitiere einen syrischen Flüchtling, der seinen brutalen Überlebenskampf in der Stadt Dara schilderte. Zitat Anfang. Was nützt die Gewerkschaft, wenn keiner einen Arbeitsplatz hat? Wir hatten keine Probleme mit Arbeitgebern, weil wir keine Arbeitgeber hatten. Wir hatten Probleme mit dem freien Markt, mit der Händlermafia, deren Teil wir waren, und mit der Geheimpolizei, die alles in Syrien unter Kontrolle hat. Zitat Ende. Wie gesagt, die Systemkrise des Kapitals, des Kapitalverhältnisses, produziert eine buchstäblich überflüssige Menschheit. Selbst in den ökonomischen Zusammenbruchsgebieten bleiben aber die Menschen dem Terror des Weltmarktes ausgesetzt. Also was der Flüchtling auch beschrieben hat. Wir haben Probleme mit dem Markt. Was bedeutet dieser Terror? Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, um zu überleben, ohne noch die Möglichkeit dazu zu haben. Die einzige Art und Weise, wie man im Kapitalismus überleben kann, ist, indem du irgendwas auf dem Markt feilbietest. Und für die meisten Menschen ist es halt die mehr Arbeitskraft. Und diese Möglichkeit ist den Menschen genommen. Sie haben sie nicht mehr. Deswegen spricht er dort auch von der Mafia, von der Händlermafia, von den informellen Strukturen und Netzwerken, die sich dann entwickeln in solche Lage, wo die Menschen noch irgendwie zu überleben versuchen in der Zeit lang, bis es dann halt eben zur Explosion kommt, der Gesellschaft, zum Bürgerkrieg. Wo halt eben dann praktisch auf globaler Ebene gesehen der Weltbürgerkrieg dann halt eben weiter um sich greift. So. Und selbstverständlich hat diese krisenbedingte Produktion überflüssiger Bevölkerungsgruppen auch in den Zentren des Weltsystems schon langsam eingesetzt. Längst bilden sich auch in der EU ganze Stadtteile oder Regionen aus, in denen die Überflüssigen vermittels Gentrifizierung abgeschoben werden. Diese Ghettos fungieren in der Krise somit als menschliche Abfallhalden für die Kapitalverwertung, als Abfallhalden für Menschen, die nicht mehr gebraucht werden. Ob nun in den Ghettos der Zentren oder in den Zusammenbruchsgebieten der Peripherien. Die zentrale Machtstruktur dieser Anomie stellt die Bande, das Racket, dar. Hierbei handelt es sich um die Urform der Herrschaft, die sich immer in Zusammenbruchsstadien eines untergehenden Gesellschaftssystems herausbildet. Es ist ein aus den zerfallenden Machtstrukturen hervorgehender Männerbund, der die totale Loyalität und Unterwerfung nach innen, mit dem totalen Krieg nach außen kombiniert. Zu diesen Racket-Strukturen, also neben dem, was an in der Ukraine passiert und im Nahen Osten, zu diesen Racket-Strukturen kann man natürlich auch die Maras in Mittel- und Lateinamerika zählen. Diese Jugendbanden, die dort entstehen, wie auch die ganzen Kartelle, die ja den mexikanischen Staat inzwischen offen herausfordern und wo es ja auch inzwischen einen wirklich brutalen Krieg gibt, der schon Zehntausende, einen unerklärten brutalen Krieg, der Zehntausende von Menschen Leben gekostet hat in Mexiko. Der Prozess der Entstaatlichung der Peripherie ist somit keinesfalls mit einer etwaigen Rückkehr zu vormodernen und traditionellen Machtformen gleichzusetzen. Die Clans, Milizen, Banden und Sekten, die sich derzeit im Windschatten der Krise breitmachen, etablieren, ich zitiere hier mal Robert Kurz, entbundene Gewaltstrukturen, wie sie aus dem Zerfall der warenproduzierenden Antizivilisation des Geldes hervorgehen. Zitat Ende. Die endemisch hohe Arbeitslosigkeit gepaart mit der Verwilderung des Staatsapparates bringt eine verlorene Generation desorientierter und ökonomisch überflüssiger junger Männer hervor. Hierdurch erst, durch diesen Zustand endemischer Arbeitslosigkeit, entsteht das Rekrutierungsfeld für die unzähligen Milizen und Rackets in den Zusammenbruchsgebieten der Welt. Aber es ist teilweise auch wirklich, es gibt eine Ökonomie dieser Milizen, eine Ökonomie, die Preise zum Beispiel für einen Milizionär in der Ukraine, das sind gerade mal 500 Dollar. Ne? Also es gibt einen Oligarch in Dniepropetrovsk, der halt eben seine eigene Privatarmee aufgebaut hat. Und er zahlt tatsächlich einen Milizionär, weil es dort halt sehr viel Arbeitslosigkeit gab, großes Elend, gerade mal 500 US-Dollar. Und dann musste er gar nicht so viel investieren, er hatte schon ein paar tausend Mann zusammen. Im Nahen und Mittleren Osten ist das sogar noch niedriger. Da kämpfen die Leute teilweise beim Islamischen Staat für 200, 300 US-Dollar monatlich. So. Also das wurde ja auch besonders während des arabischen Frühlings deutlich. Dieser Zusammenhang zwischen Massenarbeitslosigkeit, Massenaufständen und einsetzenden Bürgerkrieg. Ne? Die perspektivlosen Jugendlichen, die gegen die Herrschaft der Gesellschaften und Clans aufbegehrten, fanden sich im Laufe des Konfliktes selber organisiert in Banden wieder. Was kennzeichnet nun diese Banden und diese Plünderungsökonomie aus, die sie dann halt eben etablieren, im Irak, in Syrien zum Beispiel? Ne? Also der islamische Staat ist ja auch ein hochprofitables Unternehmen, das ja inzwischen eine der reichsten Terrororganisationen der Welt ist, die Milliardenumsätze macht. So, ausgehend von lokalen Gegebenheiten usurpiert das Racket die Macht in einer bestimmten Region. Es praktiziert eine Art Plünderungsökonomie oder es tritt als eine willkürlich handelnde Ordnungsmacht auf lokaler Ebene auf. Zugleich werden die Ressourcen und sonstigen Einkommensquellen in den gegebenen Zusammenbruchsregionen monopolisiert. Diese anomische Herrschaft der Rackets ist dabei kein kurzfristiges Übergangsphänomen, wie etwa Somalia oder die Demokratische Republik Kongo unter Beweis stellen, wo dieser Zustand ja schon seit Jahrzehnten anhält. Und ein ähnliches Schicksal droht halt in Staaten wie Syrien oder dem Irak, wo es ja kein Ende dieses Massenschlachtens abzusehen ist. Ne? Wie gesagt, Racketbildung und anomische Herrschaft stellen mitnichten einen Rückfall in frühere oder traditionelle Gesellschaftszustände dar. Es sind postmoderne Phänomene. Postmodern in dem Sinne, dass sie halt immer eine Reaktion auf den Zusammenbruch der Moderne sind, auf das Scheitern der kapitalistischen Moderne. Der alltägliche Massenmord in diesen Zusammenbruchsgebieten stellt eine Fortführung der allseitigen kapitalistischen Konkurrenz nach dem Zusammenbruch der kapitalistischen Gesellschaftsformation dar. Also nach der Verwertung der Arbeitskraft im nennenswerten Ausmaß. Die Konkurrenzsubjekte, die der Kapitalismus hervorbringt, sie machen einfach weiter, auch wenn der kapitalistische Bezugsrahmen weggebrochen ist. Ähnlich verhält er sich mit der einflussreichsten Ideologie in der Peripherie, der einflussreichsten Krisenideologie in der Peripherie, dem extremistischen Islamismus, der mit traditionellen islamischen Religionsvorstellungen so gut wie nichts mehr gemein hat. Der Islamismus stellt, ähnlich dem europäischen Rechtsextremismus, eine Krisenideologie dar. Diese Krisenideologien ermöglichen es ihren Trägern, selbst noch den sozioökonomischen Zusammenbruch mit einem höheren Sinn und einer irren Perspektive aufzuladen. sei es die Errichtung einer rassenreinen Volksgemeinschaft oder eines panislamischen Kalifats vom Atlas bis zum Hindukusch. Neben der hoffnungslosen ökonomischen Lage ist die Gewaltspirale zwischen diesen irren Rackets und den Resten der kollabierenden Staatsapparate, die den Anstieg der Fluchtbewegung führt. Wie gesagt, wir sprechen da, also die Wertkritik spricht dort von einem Weltbürgerkrieg, der langsam um sich greift. Und das steht halt im Zusammenhang mit der Krise des kapitalistischen Weltsystems, der Systemkrise. Das ist ein Ausdruck dessen, dass das System langsam aus seinem inneren Widersprüchen heraus in Transformation übergeht, in einen Transformationsprozess. So, anschließend möchte ich jetzt nun mich etwas noch genauer auf der theoretischen Ebene mit den Krisenursachen beschäftigen und mal die kurz umreißen, was nun unter der inneren Schranke des Kapitals zu verstehen ist. Ja? Also wir haben ja bis jetzt nur vom Scheitern der Modernisierung gesprochen. Und dieser Begriff der inneren Schranke des Kapitals, der bezeichnet einen fundamentalen Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise, der eigentlich schon fortbesteht seit der Etablierung des Kapitalismus, also seit der Durchsetzung des Kapitalismus im ausgehenden Mittelalter totalitärer gesellschaftlicher Zusammenhang, ja, des Kapitals. Also einerseits bildet die Lohnarbeit die Substanz des Kapitals, doch zugleich ist das Kapital bemüht, durch Rationalisierungsmaßnahmen die Lohnarbeit aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Marx hat für diesen autodestruktiven Prozess die geniale Bezeichnung des prozessierenden Widerspruchs eingeführt. Dieser Widerspruch kapitalistischer Warenproduktion, bei dem das Kapital mit der Lohnarbeit seine eigene Substanz durch Rationalisierungsschübe minimiert, ist nur im Prozessieren, in fortlaufender Expansion und Weiterentwicklung neuer Verwertungsfelder der Warenproduktion aufrechtzuerhalten. Also das Kapital muss expandieren oder es kollabiert an seinen eigenen Widersprüchen. Es geht gar nicht anders. Einfach deswegen, weil es halt die Substanz des Kapitals ist Arbeit. Ne? Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft, wir müssen halt alle arbeiten. Das tun wir ja nicht umsonst, weil durch die Arbeit, nur durch die Arbeit kann Kapital vermehrt werden. Arbeit ist die einzige Ware, die wir auf dem Arbeitsmarkt freibieten, wir alle, die mehr Wert schaffen kann. Ne? Wir kriegen weniger bezahlt, als wir innerhalb der Warenarbeit halt im Herstellen an Wert. Und zugleich versucht ja das Kapital konkurrenzbedingt, ne, diese Arbeit dann zu minimieren durch die Einführung immer neuer Maschinen und so weiter und so fort, durch Rationalisierungsmaßnahmen. Und dieser Prozess, dieser Widerspruch, ne, Kapital versucht seine eigene Substanz zu minimieren, dieser Widerspruch ist nur durch Expansion, durch Flucht nach vorn von diesem Widerspruch, diesem Grundwiderspruch aufrechtzuerhalten, durch Prozessieren. So, derselbe wissenschaftlich-technische Fortschritt, der zum Abschmelzen der Masse verausgabter Lohnarbeit in etablierten Industriezweigen führt, lässt auch neue Industriezweige oder Fertigungsmethoden entstehen. Es gibt also diesen berühmten industriellen Strukturwandel. Seit dem Beginn des Kapitalismus hat man eine Abfolge von Leitindustrien. Wir haben die Textilindustrie, die Schwerindustrie, die chemische Branche, die Elektrobranche, den Fahrzeugbau und so weiter und so fort. Die alten Industrien verschwanden, neue kamen hinzu. Und dieser Prozess, dieser Strukturwandel, wenn man es sich einfach erklären will, in den Ursachen dieser Krise ist, dass dieser Strukturwandel nicht mehr funktionieren kann, weil Arbeit nicht mehr verwertet werden kann. Und zwar kann es nicht mehr ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das stößt halt eben das Kapital immer stärker an diese innere Schranke. Das Kapital ist seine eigene innere Schranke. Es wird immer mehr Arbeitskraft innerhalb der Warenproduktion auf globaler Ebene, sprechen wir von der globalen Ebene, überflüssig. Und dadurch verliert das Kapital seine Substanz, es geht seine Substanz verlustig. Es entsteht diese Krise der Arbeitsgesellschaft. Ne? Die Massenarbeitslosigkeit im Westen kehrt ja erst in den 80ern zurück. Wir haben ja diese lange Nachkriegsprosperität gehabt zwischen den 50er Jahren und 70ern, wo es keine Massenarbeitslosigkeit gab. Ab den 80ern geht das zurück. Und ab den 80ern erleben wir auch den Boom der Finanzmärkte. Ne? Diese Finanzialisierung des Kapitalismus, dass wir diese Spekulationsblasen haben, dass so viele Billionen da in den Finanzmärkten rumschwirren. Das ist auch eine Krisenfolge, weil das Kapital nicht mehr durch Lohnarbeit sich verwertet kann, fließt es immer stärker in die Finanzmärkte. Es entstehen dort Blasen. Also die platzen und das ganze System wird immer instabiler, weil es natürlich nicht funktionieren kann. In der Finanzsphäre kannst du nicht Kapital reproduzieren, das kann man nur vermittels Arbeit. Finanzsphäre kann nur Kredit herstellen für die Warenproduktion. Das wäre eigentlich die Funktion der Finanzier Kredit für die Warenproduktion bereitstellen. Das funktioniert nicht mehr. Das hat sich verselbstständigt ab den 80ern, weil es halt eben diese innere Schranke in der kapitalistischen Warenproduktion ist. Und das ist eigentlich die Ursache des Krisenprozesses schlechthin. Der ist nicht in den Finanzmärkten zu suchen, der Krisenprozess, die tiefste Ursache, sondern in der Warenproduktion. So letztendlich ist der Kapitalismus schlicht zu produktiv für sich selbst geworden. Die Produktivkräfte sprengen somit die Fesseln der Produktionsverhältnisse, um hier mal Karl Marx zu paraphrasieren. Und deswegen stößt dieses System an eine innere Schranke seiner Entwicklungsfähigkeit. Die immer schneller um sich greifende Rationalisierung und Automatisierung führt dazu, dass immer mehr Waren in immer kürzerer Zeit durch immer weniger Arbeitskräfte hergestellt werden können. Neue Industriezweige wie die Mikroelektronik und die Informationstechnik beschleunigen diese Tendenz immer weiter. Diese neuen Technologien schaffen nämlich weitaus weniger Arbeitskräfte, als durch deren gesamtgesellschaftliche Anwendung wegrationalisiert werden. Der Kapitalismus produziert auf globaler Ebene somit eine buchstäblich überflüssige Menschheit. Die Menschen werden überflüssig. Die Menschen leiden nicht darunter, dass sie ausgebeutet und unterdrückt werden, sondern dass sie ökonomisch überflüssig sind. Dass ihnen praktisch nur noch die Perspektive des Hungertodes überbleibt. Und wie gesagt, die Ausbildung eines gigantischen Finanzsektors und des korrespondierenden riesigen Schuldenberges kann gerade als eine Systemreaktion auf einen nicht mehr erfolgreich stattfindenden Strukturwandel der Warenproduktion aufgefasst werden. So. Und wie gesagt, das schwächste Glied bricht immer zuerst. Nicht? Dieser Prozess setzt sich von der Peripherie in die Zentren des kapitalistischen Weltsystems immer weiter fort. So, abschließend lässt sich natürlich, muss konstatiert werden, dass diesen verzweifelten, ausgestoßenen Menschen, die jetzt versuchen zu fliehen, gar keine andere Option bleibt. Sie sind ökonomisch überflüssig. Und das Kapitalverhältnis, ne, das ist ja ein vermitteltes Machtverhältnis und vermitteltes Herrschaftsverhältnis. Über die stummen Zwang der Märkte, stummen Zwang der Verhältnisse setzt sich das durch. Die Märkte lassen diesen Menschen eigentlich nur noch die Chance oder dann die Perspektive zu verhungern. Das ist das, was eigentlich das Kapital aufgrund dieser Krisendynamik diese Menschen als Option lässt. Sie sollen von der Erde verschwinden. Und deswegen bleibt den Menschen tatsächlich nichts anderes übrig, als zu versuchen, dieser Hölle dort zu entkommen. Das ist ihre einzige Perspektive, die sie haben. Zu versuchen, halt eben in die Regionen des kapitalistischen Weltsystems zu fliehen, in denen ihnen noch zumindest die Perspektive, eine wie auch immer prekäre Perspektive übrig bleibt. Und deswegen riskieren sie es tatsächlich, ihr Leben da riskieren sie dabei ihr Leben aufs Spiel, ja, bei dieser Flucht. Und wie gesagt, das sollte vielleicht nochmal vom Referat mitgenommen werden, dass es halt eben eine überflüssige Menschheit ist, die diese Krise produziert. Ne? So viel vielleicht von mir und ich hoffe auf eine anregende Diskussion. Danke. Der gerade gezeigt wurde von der arabischen Welt oder der sogenannten arabischen Welt, da war bei Israel ein weißer Fleck. Da sind irgendwie Aufnahmen von Flüchtlingen. Woran liegt das? Sind da keine Zahlen bekannt? Oder wer das gerade nicht mal aus? Vielleicht. Das hier? Moment, der Beamer ist gerade nicht an. Ich weiß aber nicht, wo er das sucht. Meinst du, der ist zu Syrien die Frage, die Libanon waren ja 1, noch was Millionen. Ja, nee, na klar, Israel nimmt keine Flüchtlinge aus Syrien auf. Nein. Es sind viele Menschen nach Israel geflohen. Ich kenne die Situation dort nicht genau. Und es gab da auch Auseinandersetzungen, aber genau das kann ich nicht nennen. Also ich weiß, aus Afrika fliehen viele Menschen nach Israel. Und sie haben dort auch das Grenzregime sehr stark verstärken müssen, ne? Im Sinai vor allen Dingen, weil das die Route war, die Menschen da genommen haben, die Flüchtlinge. Auf der Karte war noch ein weißer Fleck, wie auch der Name. Ja, da habe ich auch keine Zahlen zu gehabt, genau. Die nehmen wir wahrscheinlich, ich weiß natürlich, was da aufnehmen kann. Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass sie relativ wenige Flüchtlinge aufnehmen, weil ich hätte das sonst bei den UNHCR-Zahlen gesehen, wenn es viele gewesen wären. Hätten sie einfach vorne gestanden, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. eher überraschend, weil Saudi-Arabien sehr aktiv in ist. Ja, aber nicht als Flüchtlingshilfe, sondern als Waffenlieferant, als einer der Kampf- oder Kriegsparteien, könnte man sagen, die dieses Bürgerkriegsfeuer wird noch weiter anfangen, ne? Also die Unterstützung des extremistischen Islamismus. Stimmt. Aber für mich wollen sie nicht die Konsequenzen mehr sehen. Gibt es sonst noch Fragen oder auch Anregungen? Oder okay. Ich habe mal einen Beitrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, wie zuverlässig der ist. Der stellt es aber so dar, dass tatsächlich diejenigen, die dann sich auf die Flucht begeben, gar nicht mal unbedingt die Menschen, die quasi am Ende der Verwertungskette stehen, also die Ärmsten sind, sondern dass das oft hochqualifizierte Leute sind, also teils, dass da teils Ärzte nach Europa fliegen, weil sie sich da bessere ökonomische Chancen behaupten. Ja, das ist natürlich ein zynisches Spiel mit dem Faktum, dass das natürlich ein Sozialdaten ist, mit dem Einsparen zu entwickeln. Selbstverständlich kommen dort nur die Stärksten durch. Selbstverständlich. Die Schwächsten kapieren eigentlich während der Flucht und dann muss er sich auch leisten können. Oftmals ist es so, dass die ganze Familien und Sittenverbände Geld zusammensuchen, zusammenkratzen, was sie noch organisieren können, um ein Mitglied dann rüberschicken zu können nach Europa, das dann halt im Moment die Gegenzug Geld überweist an die anderen. In das Ursprungsland sein würde. Ne? Die bürgerliche Berichterstattung macht daraus dann natürlich irgendwie so eine Mittelklasse Abenteuerurlaub zum Beispiel. Also klar, das kostet Geld. Und das Geld wird zumeist, glaube ich, wenn ich mobilisiert, dass wirklich der gesamte familiäre Verband, die verwandtschaftliche Verwandte halt im Rest zusammen für eine Person, die ausgesucht wird, Urlaub zu geben. Und dann halt immer noch schnell zusammen. Es gibt viele Staaten, das wäre der Familie, die hauptsächlich von Überweisungen leben. Wo die Überweisung einen der wichtigsten ökonomischen Faktoren hat Leistungsbilanz gegeben. Kirgisien, Armenien oder Ägypten. Dass so eine Verkettung aus Massenarbeitslosigkeit, also eines des arabischen Frühlings, Massenarbeitslosigkeit, Aufstände und Bürgerkrieg ausgemacht. Wollte ich fragen, ob das sozusagen für dich aus deiner Theorie eine unvermeidliche Entwicklung ist oder ob das auch anders denkbar wäre. Also zumindest im arabischen Frühling mit deinen Tunesien und Ägypten säkulare Bewegungen, liberale, feministische Bewegungen auf die Straße gegangen. Ob die ihre Ziele erreicht haben, ja oder nein, das würde eher zu Nein tendieren, aber ich wollte auch deine Meinung dazu. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich sehe das ist ein Transformationsprozess. Ne? Wie gesagt, das ist ein Riesenprozess, der sich objektiv hinter den Rücken der Produzenten konstituiert, aus den inneren Widersprüchen des Kapitalverhältnisses. Ne? Das scheint uns irgendwie so ein Naturereignis, ne? Die Krise bracht über uns herein und das wird in Südeuropa noch viel stärker anfangen, sagen, wie so ein Hurricane. Ne? Weil es halt hier von jemandem kontrolliert wird, obwohl wir es selber täglich erarbeiten. Wir erarbeiten nicht das Kapital. Es bricht aber über uns herein, glaube ich, ist halt immer eine Eigenplanung entwickelt. Markt für mich. Ganz kurz. Und du hast vollkommen recht, das Ergebnis auch in der Prozess. Es muss nicht unbedingt die Barbarei triumphieren, müssen nicht unbedingt die Racketherrschaft ausgehen. Aber das Problem ist, dass schon vorher irgendwas da sein muss. Ein linker, ein progressiver Organisation, irgendwas da sein muss, das fähig ist, sich zu wehren. Es gibt so Ausnahmen. Eine Ausnahme, die auch unserer aller Unterstützung würdig ist und sie auch wirklich verdient ist, das, was in Kobani gemacht wurde, was in Rojava, in Nordsyrien passiert, da hat es ja tatsächlich diese linke kurdische Unabhängigkeitsbewegung gegeben, die 10 Dutzende von Jahren eine militärische Erfahrung hat. Und sie haben es tatsächlich geschafft, militärisch sich standzuhalten gegenüber dem islamischen Staat. Und sie versuchen zumindest, auf der letzten Seite zur Weitung aufzubauen, und den progressiven Prozess, den wirtschaftlichen Informationsprozess. Das Einzige, aber die Krise tatsächlich in eine andere Richtung zu wenden. Nicht in einen archaischen islamischen Gottesstaat, sondern tatsächlich zu versuchen, das wie den Kommunismus dazu zu erreichen, damit eine progressive Form Menschen zusammenleben. Aber wie gesagt, es muss vorher schon etwas da sein. Ne? Sonst Das ist die auch große Ausnahme von deutscher Raum und mit Kurven und Finanzen, was da passiert. Ja, ganz kurz dazu. Also es gab in Ägypten ja zumindest auch Streiks und eine ziemlich starke Streikwelle, die dann auch das Regime ökonomisch doch in die Knie gezwungen hat. Also das ist ja, es kann sich ja auch in dem Streik, in dem Kampf sozusagen das Bewusstsein schaffen, dass da irgendwie was schiefläuft. Also auch dann das Bewusstsein, dass da vielleicht was hinter meinem Rücken geschieht, aber ich mir das irgendwie vergegenwärtige, was ich da eigentlich tue mit Arbeiten etc. Mhm. Ja, das hoffe ich auch. Dass in Ägypten gab es ja tatsächlich eine säkulare Opposition. Und bei den ersten Tagen des Aufstands in Ägypten ja auch Fehler gemacht. Die Islamisten haben sich relativ spät gegen den Aufstand angeschlossen. In den ersten Tagen waren es die Fans, die in der ersten Reihe standen. Es gab tatsächlich in Ägypten, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, wie die Repression, die furchtbare Repression, die ist der Sisi da eingeladen hat, dieses Regime, was dann auch von sich geblieben ist, aber es gab auch eine militante Linke. Eine anarchistische Szene auch in der Szene, was auch wieder. Ich weiß nicht. Sind fast alle gewinnt. Und werden krass überwachen. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Hier. Ja, bitteschön. Das Modell ist ja alles verändern. Was kann ich jetzt verändern? Also, als konkretes Land des Bildungsarbeiters, ne, auf einer systemischen Ebene muss man sich organisieren. Man muss sich organisieren, was wir versuchen müssen, ist diese Prozesse, sind was diverse Schranken dafür. Das ist ein Ergebnis offener Transformationsprozess. Das System eintritt. Und wir müssen versuchen, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Ja? Nicht in Richtung Faschismus, nicht in Richtung Anarchie, diesen islamischen Staat, ja? Das Islamismus. Wir müssen versuchen, eine Prozess progressiver Richtung zu lenken. Wenn es ein Prozess bewegt, dann hat das keine Flüchtlingsarbeit, weil man kann auch Proteste gegen diese furchtbare deutsche Spardiktat in Europa, das ist jetzt so ein Aufleben der zehn rechten Wahlen. Was kann helfen, wenn man sich mit Griechenland so digitalisiert, da kann es helfen, die Deutsche machen, die Linke, die kurdische Linke, was kann Beitrag sein? Das Feedback ist, dass vieles möglich, das kann auch das Bewusstsein haben. Da können auch Streiks, mit seiner selbst in Deutschland, wenn dabei das Bewusstsein ist, das ist eine sein Wort, das ist eine sein Wort. Okay? Und wenn du das kapierst, dass du Scheiße, und dann führst du, um halt eben die Selbstorganisation der Menschen zu befördern, ne? Damit sie ja irgendwann selber fähig sind, die gesellschaftliche Reproduktion zu organisieren. Dann ist es noch scheiße, aber das ist nicht richtig. Vielleicht nochmal, wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die selber produzieren, aber die bei uns zu herrschen scheint, über das da, ne? Diese Eigendynamik. Ne? Es scheint anders als technisch und technischen Möglichkeiten sind wir allmächtig. Ne? Das können wir nicht. Aber andererseits schauen wir ohnmächtig zu, die Märkte uns verwüsten. Ne? Die Märkte, das Märkte macht weh. Jeder denkt sich, was in die Welt da geht. Und das müssen wir überwinden. Eine postkapitalistische, progressive Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo die Menschen ihre Reproduktion bewusst und demokratisch diskutieren und dann kommen. Zu dieser Masse an Überflüssigen, also sehe ich nicht so ganz für den Kapitalismus jetzt das Problem. Die Verreckten auf der Flucht, in den Herkunftsländern ist ja erstmal, sie sind überflüssig, werden ja also irgendwie nicht gebraucht. In so Ländern wie Irak gibt es hauptsächlich irgendwie ein paar Bodenschätze, um die auszubeuten, brauchst du vielleicht auch Öl, irgendwie nicht so dermaßen viele Arbeitskräfte. Also erstmal ist es ja. Du brauchst keine Menschen, ist es also erstmal so, grob gesagt, egal, wenn sie da verrecken oder viele verrecken. Es kommt auf der Flucht die Besten durch, stehen aufgrund unsicherer Bleiberechtsregelung für sie hier trotz ganz guter Ausbildung irgendwie nochmal als billige Arbeitskräfte zur Verfügung. In so Ländern wie der Ukraine gibt es jetzt irgendwie um ein bisschen Wiederaufbau, Finanz. Hilfen wird auch da Spardiktat durchgedrückt und die Arbeitskraft wird irgendwie noch billiger. Also ich sehe da teilweise jetzt für den Kapitalismus erstmal doch ja, Waffenindustrie ist total am Boom, also so, da kann man wieder. Ja, das ist. Erstmal gibt es ja auch einiges, was jetzt das gar nicht ist negatives gefahren ist. Dass man die Leute einfach verrecken lässt oder dass dann dem halt nach Nackelt. Und das ist dann halt etwas, was einen neuen faschistischen Anlauf, ne? Dass wir vielleicht den Inhalt der Politik eines neuen faschistischen Anlaufs meinen, die wird sich loswerden. Aber das geht natürlich auch aus der reinen Dynamik des Kapitals setzen. Das Kapital muss sich ja realisieren. Ne? Das sollte reicht ja nicht, wenn es zu kaufen, muss ja über den Markt muss ja pflanzen. Aus Geld machst du ja nur Geld, ne? Wenn du halt die Zeugs produzierst, aber dieses Zeugs muss ja auch abgesetzt werden. Das sind dann ja immer Menschheitszeit. Und deswegen brauchst du ja halt auch Menschen. Deswegen jammert man hier einerseits, wenn man global schaut, ne, jammert man über Überbevölkerung, das sagt ja die Leute immer. Die ganze Krise da, zu viele Menschen. Und andererseits jammert man hier über demografische Frage, das ist zu wenig Menschen. Also das kann das Kapital nicht machen, weil ich weiß, bei dem das Zeug, was es produziert, ja auch absetzen muss. Ich habe eine Frage, warum sind es aber genau die Regionen, die jetzt irgendwie fallen, warum sind es denn die Regionen? Weil es gibt ja auch Gegentendenzen. Also in Asien zum Beispiel haben wir ja auch kolonial befreite Staaten, die teilweise auch katastrophale Türkkriege hinter sich haben, Kriege hinter sich haben, die also auch völlig platt gemacht wurden und die zerfallen halt irgendwie dann ja, so nicht. Ja, das liegt teilweise daran, dass es die Staaten des Nahen Ostens, das ist gerade, weil es die in Südostasien nicht tun, weil die eine bestimmte Nische besetzt haben. Die Nische, die China natürlich rein ist, anfangs, war die der Exportindustrialisierung. China hat hier unglaublich billige Arbeitskräfte gehabt, gut ausgebildet. Wir haben einen riesigen Exportsektor aufgebaut. Und die chinesische Industrialisierung gibt ja auch einen ganz bestimmten Modus ab den 80ern. Dieser Modus war halt die Exportorientierung und das lief durch die Generierung riesiger Exportüberschüsse. Das Land hat viel mehr exportiert als importiert hat. Deswegen haben sie sehr viel an Kapital akkumuliert und das bildete halt die Grundlage für nach und chinesischen Modernisierung. Aber was bedeutet das, wenn du viel mehr exportierst als importierst? Das weiß man auch im Fall Deutschlands. Ne? Deutschland lebt auf Kosten anderer. Wenn du mehr exportierst als importierst, dann hast du Leistungsbilanzüberschüsse, dass jemand halt ein Defizit bezeichnen muss. Das lief halt eben auch schön. Genauso wie die Deutschland. Diese tolle Konjunktur, die wir hier haben, die läuft auch nicht schön. Deutschlands Wirtschaft läuft auch auf Pump. Auf Schulden, nur werden die Schulden im Ausland gemacht. Vermixte Exportüberschüsse. Und genau dasselbe lief in China ab und wie lange lief das ab? Und lange lief Schuldenblasen im Westen aufstieg, die dann halt in den USA, die Dotcom-Blase und die Immobilienblase hat es, in Europa die ganzen Schuldenblasen, dann konnte China diesen Exportüberschuss erwirtschaften. Und deswegen ist das chinesische Wachstum niemals selbsttragend gewesen. Niemals selbsttragend in dem Sinne, dass die chinesischen Arbeiter und Angestellten so viel konsumieren konnten, wie sie produzieren konnten. Das war niemals in China gefallen. Und die Relation ist immer schlechter geworden, ne? Im Laufe der Zeit. Und deswegen, nach dem Wachstum zusammen, dieses exportorientierte, ne, Modell Chinas, bringt zusammen mit dem Zusammenbruch der US-Immobilienbranche. 2008 durch die Defizitkonjunktur in den USA, Chinas Exportüberschüsse gehen rapide zurück. Inzwischen hat China niedrigere Exportüberschüsse als die BRD, das Deutschland. Aber jetzt wird Chinas Wachstum natürlich durch Aufkommen finanziert, das sagt man jetzt nicht mehr einmal wieder, dass der Schuldenberg immer weiter ansteigt, sehr schnell. Die haben eine viel schnellere und viel größere und mächtigere Verschuldungsdynamik als die USA vor dem Platz in den Immobilienblasen. Und Wachstum läuft halt eben auch auf Kompass. Und du hast recht, die haben die Nische besetzt, ne, der billigen Exportproduktion im Zentrum des Weltsystems. Und sie konnten nicht den Zusammenbruchsprozess erinnern. Und China konnte das in Witzige machen, die Nische besetzen, weil sie halt den selben ausgebildete Arbeitskräfte haben, das hat der Staatssozialismus gebracht, und weil sie die Macht hatten, die Leute für den Hunger zu setzen. Und deswegen Objekten suchen. Ich glaube, das Objekt ist so ein Okay. Einfach so ein bisschen offen, weil warum dann, also trotzdem, warum ist es China möglich gewesen und afrikanischen oder arabischen Ländern nicht? Also wieso, wie kamen die dazu? Also sie sind ja niemals, die staatlichen Strukturen sind in asiatischen Ländern ja fast nie zusammengebrochen. Also China hatte ja nie so ein, das war ja nie ein Fail-State und kann steht auch heute, glaube ich, nicht davor, ein Fail-State zu werden. Ja, aber das hat jetzt gerade auf jeden Fall selbst handeln. Okay. Ja, ja, aber warum nicht China? Warum nicht woanders? Also, ja, das hast du ja gehört, die Stadt und die Kommunen immer zusammengebrochen. Okay, und warum waren die so stabil? Sehr auch? Starken zentralistischen, halt im Staatskapital, sozialistische Phase gehabt, die halt eine, die Macht, die wir hatten, halt sehr gut ausgebildeten Arbeiter da zu verheizen, diese Exportindustrie. Also, wir wissen ja selber, dass die bei Foxconn produziert wird, dass da die Netze gespannt sein müssen, weil immer wieder Leute in die Selbstmacht verdienen wollen. Und das ist halt eben in afrikanischen, dekolonialisierten Staaten nicht möglich gewesen, halt eben diese lange Phase Staatssozialismus und diesen ganzen Mao-Terror, der die Leute halt eben so dermaßen stark auch diszipliniert hat, ne, weil sie ja auch Schiss vor dem Staat waren. Und du hast halt eben nicht diese Möglichkeiten, die so stark Machtsprojektionen mit dem Staat zu bekommen. Und vor allem, ich glaube, sie haben es in den Ausmaß versucht, wie China. Das machen wir in den Medizin zu machen. China war es wirklich sehr diszipliniert und ja, sie hat einfach gemacht mit so einer Verschwörung.